Erster dieser Männer kamen zu David nach Ziklag. Er floh vor Saul. Sie waren starke Helden im Krieg. Zweiter, sie hatten Bogen. Sie konnten mit beiden Händen Steine werfen und Pfeile schießen. Sie gehörten zum Stamm von Saul. Dritter, Ahisa war der Chef. Jos war auch dabei. Sie waren Söhne von Hasema aus Gibea. Auch Jesiel, Pelet, Baracha und Jehu waren da. Vierter, Jesmaja aus Gibeon war ein Held. Er war ein Anführer von 30 Männern. Auch Jeremia, Jahasiel, Johanan und Josabad kamen. Fünfter, Eleosai, Jeremot, Bealja, Semaja und Sephatja aus Haref waren dabei. Sechster, Elkana, Jesia, Azarel, Jöser und Jasubim gehörten zur Gruppe der Korhiter. Siebter, Joela und Sebadja waren Söhne von Jeroham aus Gedor. Achter, Männer vom Stamm Gad kamen zu David in die Wüste. Sie waren sehr tapfer und bereit für den Kampf. Sie hatten Schilde und Speere. Sie waren stark wie Löwen. Sie waren so schnell wie Gazellen. Neunter, Esa war der erste Chef. Obadja war der zweite. Eliab war der dritte. Zehnter, Mismana war der vierte. Jeremia war der fünfte. Elfter, Attai war der sechste. Eliel war der siebente. Zwölfter, Johanan war der achte. Elsabad war der neunte. Dreizehnter, Jeremia war der zehnte. Machbanai war der elfte. Vierzehnter, diese Männer vom Stamm Gad waren Anführer. Der Schwächste kämpfte gegen 100 Feinde. Der Stärkste kämpfte gegen 1000 Feinde. Fünfzehnter, sie gingen im ersten Monat über den Fluss Jordan. Der Fluss hatte viel Wasser. Sie verjagten alle Feinde in den Tälern nach Osten und Westen. Sechzehnter, auch Männer von Benjamin und Juda kamen zu David. Siebzehnter, David ging zu ihnen. Er fragte, kommt ihr in Frieden? Dann arbeite ich gern mit euch zusammen. Wollt ihr mich aber verraten? Ich tat nichts Böses. Gott wird das sehen und euch bestrafen. Achtzehnter, Gott gab Amasai Kraft. Er war der Chef der Helden. Er rief, wir gehören zu dir, David. Wir helfen dir. Dein Gott hilft dir auch. David nahm sie auf. Er machte sie zu Anführern. Neunzehnter, Männer vom Stamm Manasse kamen zu David. David wollte mit den Philistern gegen Saul kämpfen. Aber die Philister schickten David weg. Sie sprachen darüber und hatten Angst vor Verrat. Zwanzigster, David ging zurück nach Ziklag. Da kamen Adna, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu und Zilletai zu ihm. Sie waren Chefs in Manasse. 21. Sie halfen David gegen Räuber. Alle diese Männer waren sehr tapfer. Sie wurden Anführer in seinem Heer. 22. Jeden Tag kamen mehr Leute zu David. Sie wollten ihm helfen. Bald war sein Herr so groß wie ein Herr von Gott. 23. Viele Anführer kamen zu David nach Hebron. Sie wollten ihn zum König machen. Gott befahl es so. 24. Vom Stamm Juda kamen 6800 Männer mit Schild und Speer. 25. Vom Stamm Simeon kamen 7100 tapfere Soldaten. 26. Vom Stamm Levi kamen 4600 Männer. 27. Jojada war der Chef der Familie von Aaron. Er brachte 3700 Männer mit. 28. Zadok war ein junger, tapferer Mann. Seine Familie hatte 22 Anführer. 29. Vom Stamm Benjamin kamen 3000 Männer. Früher halfen die meisten von ihnen noch Saul. 30. Vom Stamm Ephraim kamen 20.800 berühmte und tapfere Männer. 31. Vom halben Stamm Manasse kamen 18000 Männer. Man wählte sie aus. Sie sollten David zum König machen. 32. Vom Stamm Issachar kamen 200 Anführer. Sie verstanden die Zeit gut. Sie wussten, was Israel tun musste. Alle ihre Verwandten hörten auf sie. 33. Vom Stamm Sebulon kamen 50.000 Soldaten. Sie hatten viele Waffen. Sie waren bereit für den Kampf. Sie halfen David treu. 34. vom Stamm Naphtali kamen 1000 Anführer. Mit ihnen kamen 37000 Männer mit Schild und Speer. 35. vom Stamm Dan kamen 28.600 Soldaten für den Krieg. 36. vom Stamm Asser kamen 40.000 Soldaten. Sie waren bereit für den Kampf. 37. von der anderen Seite des Jordan kamen 120.000 Männer. Sie kamen von Ruben, Gad und Manasse. Sie hatten viele Waffen. 38. alle diese Soldaten kamen nach Hebron. Sie waren bereit für den Kampf. Sie wollten David zum König über ganz Israel machen. Sie waren sich alle einig. 39. Sie blieben 3 Tage bei David. Sie aßen und tranken zusammen. Ihre Freunde bereiteten alles vor. 40. Die Nachbarn brachten viel Essen auf Eseln und Kamelen. Es gab Mehl, Feigen, Rosinen, Wein und Öl. Auch Rinder und Schafe waren da. Alle Menschen in Israel freuten sich sehr. 41. Alle diese Männer halfen David.